Wenn wir uns eine Zerstreuung hätten nehmen wollen, dann hätten wir sie wahrlich von uns aus genommen, wenn wir das überhaupt hätten tun wollen.